Freude, oh süßes Empfinden. Ihr Preis Weisheit, Dank Palma und Stärke, Dank Palma und Stärke, sei ewig, ja ewig dir unserem Gott. Gib Gnade, dass solche recht göttlichen Werke, die du hast bewiesen, wieder gelöst wird. Ich all stets Dank nehm ich zu singen bemerke, Lob, Ehre, Preis, Weisheit, Dank, Palma und Stärke, Dank, Palma und Stärke.